Bitte helfen Sie mir, der Podcasten. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Ausgabe des Podcasten, dem Podcast mit ungewöhnlichen Briefen an große Unternehmen. Und wenn ihr euch erinnert, hatten wir in der letzten Ausgabe einen Brief an die Konrad Hornschuch AG. Und ja, vielleicht sage ich euch kurz, worum es da ging. Für die, die den Podcast nicht gehört haben, ihr solltet ihn trotzdem hören. Kleine Zusammenfassung gibt es aber jetzt dennoch. Ich hatte an das Unternehmen geschrieben, dass ich mein Haus gern mit Klebefolie einkleiden würde. Lässt sich besser abwischen als Putz und ja, sieht vielleicht auch ganz nett aus. Die Konrad Hornschuch AG stellt Klebefolien in Holzimitaten her, ihr kennt sie bestimmt, womit man aus einem alten Bucheschrank mal ganz fix einen neuen Kirschholzschrank machen kann. Und ja, dieses Schreiben ging, wie gesagt, am 29. August 98 an die Konrad Hornschuch AG und bereits am 7. September kam eine Antwort und die, da hören wir jetzt mal rein. Weißbach, den 7. September 1998. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihren Brief vom 29.08.98. Es freut uns natürlich immer sehr, wenn wir so nette und lobende Briefe über unser Produkt erhalten, wie Sie uns einen zugesandt haben. Gleichermaßen erfreut sind wir, wenn wir erfahren dürfen, wie kreativ und originell unsere Kunden mit unserer DC-Fix Selbstklebefolie sind. Leider haben wir eine Selbstklebefolie mit Rollputzimitat, wie Sie eine wünschten, nicht im Sortiment. Auch wenn unsere Selbstklebefolie technisch und qualitativ hochentwickelt hergestellt werden und somit hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden, entsprechen sie nicht diesen Anforderungen, die ein Rollputz an einer Hauswand haben sollte, da der Verputz ja nicht nur den Jahreszeiten unter einem Jahrzehnt ausgesetzt ist. Aber sicherlich wissen Sie, sehr verehrter Herr Görlitz, das selbst als Hausbauer. Ebenso ist es uns technisch leider unmöglich, diese Länge und Breite von 32 und 15 Metern für Selbstklebefolie herzustellen. Sehr geehrter Herr Görlitz, wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit eine zufriedenstellende Antwort auf Ihren Brief geben konnten und wünschen Ihnen trotzdem noch viel Spaß und originelle Ideen mit unseren DC-Fix Selbstklebefolien. PS: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Fotografie Ihres mit Holzfolie beklebten Fahrrades zuschicken würden. Mit freundlichen Grüßen, Konrad Hornschuch AG, im Auftrag Katrin Hallemann. Ja, also den Namen habe ich verfälscht. Mittlerweile dürfte vielleicht die Mitarbeiterin nach so vielen Jahrzehnten gar nicht mehr im Unternehmen sein. Obwohl, so alt sind wir dann alle nicht. Ja, also das ist die Antwort von der Konrad Hornschuch AG. Ja, ich würde sagen, das war es auch für diese Ausgabe. Weitere Ausgaben des Podcasts könnt ihr lesen, hätte ich fast gesagt, hören natürlich unter www.selfmedia.de/blog. Und falls ihr die Adresse jetzt so buchstabentechnisch nicht mitbekommen habt, dann sucht entweder bei iTunes nach Podcasten, also Podcasten, oder bei Google, ihr werdet es finden. Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit in dieser Ausgabe. Bald schon gibt es einen neuen Podcasten und ihr dürft gespannt sein, welches Unternehmen dann einen Brief von mir erhalten hat. Ja, also bis zum nächsten Mal. Macht keinen Unsinn. Tschüss.